Bilder denk an vergangene Tage, die Zeit, die ich nicht missen will. Die wilden Jahre, rebellische Phasen, nur selten war es um mich still. Denk an die Freunde, die bei mir waren. Ging es mir gut oder ging es mir schlecht? Auf Abenteuerreise durch das Leben, meistens mehr schlecht als recht. Aus Spaß gesoffen und aus Spaß geschlagen. Niemand verstand, was ich da trieb. Doch eines Tages stand sie vor mir. Sie ist der Grund, warum ich das hier schrieb. Die wilden Jahre sind jetzt vorbei. Das Leben ist nicht mehr einerlei. Du gibst mir für mein Dasein neue Kraft, und das hat von dir noch keine geschafft. Die wilden Jahre sind jetzt vorbei. Denk ich an sie, wohin ich auch geh. Seh in den Spiegel und seh mein Gesicht. Wie hat sie das geschafft? Bin ich wer ich war oder bin ich es nicht? Die wilden Jahre sind jetzt vorbei. Das Leben ist nicht mehr einerlei. Du gibst mir für mein Dasein neue Kraft, und das hat vor dir noch keine geschafft. Die wilden Jahre sind jetzt vorbei. Das Leben ist nicht mehr einerlei. Du gibst mir für mein Dasein neue Kraft, und das hat vor dir noch keine geschafft. Die wilden Jahre sind jetzt vorbei.